Mein Gott, Marco kann Gedanken lesen und das ist super, die Aufzeichnung ist gestartet. Herzlich willkommen zur, die Sitzungszahl weiß ich immer noch nicht, aber heute ist der 47. 47. Jetzt hast du was verraten. Okay, dann machen wir die 47. Sitzung des Landesvorstands NRW. Das kann ja gar nicht sein, so viel mehr haben. Aber gut, auf jeden Fall haben wir heute den 12. September. Herzlich willkommen. Und wir sind beschlussfähig mit Mitgliedern des Vorstands, die anwesend sind, und fangen an mit dem Protokoll vom letzten Mal, was dank Isan und Vako wunderbar vorbereitet ist. Da seid ihr es durchgegangen. Gibt es Wünsche zur Ergänzung, Änderung oder irgendetwas dazu? Das höre ich nicht. Dann sind alle einverstanden damit. Danke. Das ist dann angenommen. Und dann sind wir schon bei den Berichten des Landesvorstands, was wir so gemacht haben. Das vorher was hingeschrieben zu haben, weil jetzt muss ich selber in meinem Kalender nachgucken, weil ich war so viel unterwegs. Weiß ich jetzt auch. Also ich habe eine Menge Verwaltungskram gemacht, nochmal mit AG-Technik Kontakt gehabt. Ich war in Berlin, wo ich ja gleich ein bisschen erzähle, beim Treffen der Bündnis gegen Polizeigesetz. Ich war auf diversen Veranstaltungen zum Thema Datenschutz, war beim Forum ein Symposium öffentliche Verwaltung, wo es um E-Government ging, das jeweils als Pirat. Heute war ich nochmal durch Zufall, nee, nicht durch Zufall, absichtlich bei einer Veranstaltung, wo es um den Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft ging. Ich werde dazu einiges gleich da aufschreiben, damit ihr wisst, wo das war, und gebe ansonsten, wenn es keine Rückfragen gibt, aktuell den nächsten in der Reihe. Ja, guten Abend zusammen bei mir, Tagesgeschäft, genau. Danke, Tatjana. Ali ist gar nicht da, oder? Nee, weiß gar nicht, wo der steckt. Aber gut, dann Helder, bitte. Ja, hallo, also bei mir privat ein bisschen was zu tun, deswegen nicht ganz so viel. In der Zwischenzeit habe ich aber jetzt ein NRW-Team auf dem Piratenlattenrost erstellt. Also auch eine Kommunikationsplattform, die wir Piraten ja nutzen. Da gibt es jetzt einen eigenen NRW-Team, also einen Piratenpartei-NRW-Team, in dem dann auch hoffentlich bald die neuen Arbeitskreisressorts dann auch drin arbeiten können. Ich habe bisschen Ticketkram gemacht, ein paar Korrespondenzen auch gezählt und ich habe auch gezählt, wie viele Sitzungen dieser Larve hatte, deswegen wusste ich das mit den 47. Ach, okay, du meintest nur unser Lauf oder jetzige hier 47. Nee, 47 ist der LAFO seit dem LPT 17.3. Das ist ja dieser Landesvorstand hier, der ist ja bloß nachgewählt worden. Ja, siehst du mal, die Zahl wäre aber für mich wieder nicht richtig. Das ist nicht meine 47. Lafo. Aber gut, sieht mal das. Also wir haben alle 2 Wochen eine Sitzung. Und 52 Wochen gibt es im Jahr. Rechne nochmal nach. Ups. Aber wie gesagt, nicht vertiefen. Bernd, bitte, du hast schon tolle Sachen aufgeschrieben, die vorlesen. Nee, aus Zeit- und Entertainment-Gründen verweise ich wie immer auf das Pad, das da nachzulesen ist. Ansonsten spare ich mir die Zeit und gebe direkt weiter. Danke. Danke auch. Ja, immer wieder nochmal anmerken, was eine Doppelfunktion als Bundesstaatsziel ist. Ich muss ja alles sowieso doppelt. Okay, dann bin ich dran. Aus dem Vorstand bekannten Gründen habe ich mich wieder nur aufs Ticket bearbeiten beschränken können. Ja. Gut, aber du bist heute da, das ist in Ordnung und so. Oh, vielen Dank. Gibt es aus den Kreisen der Zuhörer oder von anderen eine Wortmeldung, sehe ich da von Reinhard. Ja, guten Abend. Also ich habe mittlerweile die Zugangsdaten für Lattenboss aus Berlin bekommen. Die entsprechenden Informationen habe ich zum Frank geschickt und eine zu Doris. Ich gehe davon aus, dass ich dann Montag eingeloggt bin bis dahin. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, weil daran hat es ja am Dienstag gehapert. Gut, ich sag mal so, und das geht jetzt nicht ganz hier gerade um Rückfragen zur Vorstandsarbeit, sondern das betrifft einen Punkt AGÜA, wo ich dann gleich noch was zu sage, aber dann haben wir das jetzt auch schon mal geklärt. So, das waren die Vorstandsgeschichten. Dann kommen wir, die Statistik lesen wir natürlich nicht vor, die wird auch noch nachgetragen. Kommen wir zu den Terminen, Zeile 79 im Pad. Da haben wir natürlich unseren Landesparteitag im Oktober und den Bundesparteitag 2 Wochen später im November. Da fehlen natürlich jetzt einige Termine, weil da stehen ja normalerweise auch immer ein paar nicht ganz unwichtige Veranstaltungen drin, die in näherer Zeit kommen. Ich würde da zum Beispiel den 20.09. eintragen als große Fridays for Future Aktionstag nächste Woche Freitag. Den Link jetzt gerade nicht parat, werden wir was finden. Da gibt es in Düsseldorf und ich glaube, in, ich weiß nicht, in wie vielen Städten, auch in NRW, Aktionen, und ich gehe davon aus, dass da auch viele Piraten dabei sind. Gab es noch Meine wären noch ein paar weitere Themen. Ja. Ist jetzt sehr leise. Nein, nicht leise. Okay, ja, ich meinte jetzt aber, dass da noch was ist, aber das tragen wir dann nach, beziehungsweise werden dafür auch dann nochmal wieder die NRW-Info-Liste betätigen. Die ist ja auch noch da. Da kann man ja noch was verbreiten. Danke für den Link. Gut, gibt es eine Information zum Stand der Workflow seit der letzten Sitzung, zum Stand Kommunalpiratenbund? Die Frage wäre jetzt praktisch direkt an Helder, ob du da was... So, ja, da war ich jetzt noch nicht ganz dran. Also der Umzug ist wohl noch nicht ganz durch. Der braucht noch eine Weile, aber das wird schon fleißig Werbung dafür gemacht, jetzt da auch wieder Anträge einzustellen. Wie weit der Umzug da ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil aktuell wird immer noch Michael Büker da als Betreuer da immer noch aufgeführt. Ich kann im Moment noch davor warnen, das noch zu machen. Wenn derjenige halt noch reagiert, gerne. Sobald ich was weiß, dass da endlich mal das sofort in Angriff genommen wird und auch von der Bundes-IT dann auch eingesetzt wird, kann ich gerne nochmal Bescheid geben. Aber aktuell kriege ich da selber nur sporadisch Infos. Okay. Ja, dann wir haben zu dieser Thematik hier, also ansprechbare bzw. überhaupt kommunale Mandate, gerade zwei Umzüge, wo jemand aus der Gegend wegzieht und dann natürlich sein Ratsmandat verliert und der Nachrücker auf der Liste drankommt. Ganz normaler Vorgang, das ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, Umziehen hat viele Gründe, private, berufliche, was auch immer. Und dafür gibt es ja halt immer mehrere Aufgaben. Aus den sehr traurigen Veränderung in Paderborn ist jetzt auch dann offiziell Arndt dort nachgerückt durch den auf dem Platz semi-frei, der wird semi-frei geworden ist. Zu der Info dann noch, weil das wäre jetzt für mich jetzt eher noch ein Punkt danach gewesen. Da habe ich auch noch eine Bitte an alle. Ich finde sehr, sehr wenige Protokolle der Aufstellungsversammlungen von 2014 oder von 20 oder Ende 2013, die dann gemacht wurden. Die sind sehr, sehr schwer im Wiki zu finden. Entweder sind sie falsch mit dem falschen Namen drin oder die sind gar nicht erst drin und uns irgendwo in Papierform zugegangen. Es wäre gut, wenn wir die nochmal irgendwie bekommen könnten. Die müssen ja auch 2014 irgendwann mal einem Landesvorstand mal vorgelegt worden sein, die dann einfach mal unterschrieben haben, vermute ich. Das ist, glaube ich, in Recklinghausen genauso passiert. Zumindest die Dinger, die halt zu den Wahlämtern gegangen sind. Aber ein Wiki-Protokoll sollte da auch noch existieren, damit wir auch mal wissen, wer oder welche Listen überhaupt da angetreten sind. Das wäre mal ganz gut. Ja, ich befürchte, dass jetzt hier einfach in die Runde zu rufen, wird auch keine große Resonanz hervorbringen. Also da werden wir hier im Vorstand noch einige an Arbeit haben. Aber da würde ich gleich gerne beim Punkt Kommunalwahl noch was sagen wollen. Machen wir erstmal weiter den Anträgen an den LAFO. Da sind wir jetzt in Zeile 100, zum Satz 102. Da ist der Finanzantrag vom VKV Aachen nochmal. Das ist richtig, dass wir da eine Wiedervorlage letzte Mal gesagt haben. Ich hätte das vielleicht noch bremsen können, wenn ich mich vorher gemeldet hätte. Ich habe mit Udo zu dem Thema gesprochen. Wir müssen den Antrag hier ändern. Insofern, das wird kein Finanzantrag mehr sein, sondern wir reden hier von einem technischen Wechsel von seinen Servern auf den Server des Landesverbandes. Und da werden wir jetzt einfach technisch sprechen müssen. Und deswegen würde ich empfehlen, das als Finanzantrag hier jetzt auszunehmen. Also ich denke mal, ihr geht da mit mir konform, jetzt auch der Restvorstand, dass wir als Landesverband nicht, die wir ja eigene Serverkapazitäten haben, nicht Server bei externen Hostern zahlen. Vaku, du hattest eine Frage. Den Antrag jetzt auszunehmen geht jetzt nicht. Also entweder ihr lehnt den ab oder ihr behandelt den einfach nicht, dann müsst ihr es aber klar sagen, weil irgendwas muss ja mit dem Ticket passieren. Das ist völlig korrekt. Das fiel mir nämlich während ich sprach auch gerade auf. Deswegen hatte ich gerade so rübergeleitet auf, was denn der Rest des Vorstands dazu sagt. Also wie gesagt, so wie der Antrag gestellt ist, denke ich, werden wir den nicht annehmen können. Also ich wäre zumindest dagegen, dass wir einen externen Hoster zahlen und würde das halt technisch mit unserer IT lösen wollen, dass wir den jetzigen Auftritt halt auf unsere IT übernehmen. Es geht ja hier um VKV. Was sagt der Rest des Vorstands dazu? Also die Frage ist ja jetzt eher, ob dieser Antrag jetzt zurückgenommen wurde, weil dann ist es ja, dann haben wir ja schon mal was. Das ist ja dann aus dem Gespräch heraus, muss es ja gewesen sein. Ansonsten müssen wir den hier klar ablehnen. Dann, also wenn wir quasi das haben wollen, dann muss der Antrag nochmal neu gestellt werden, sodass eben auch der Umzug stattfinden kann, weil der ist ja auch nicht Teil des Antrages. Das ist richtig. Also elegant wäre sicherlich, wenn Dirk den zurücknehmen würde. Jetzt ist halt so, dass ich tatsächlich nicht mit ihm gesprochen habe, sondern halt mit dem anderen Part, sprich mit Udo, der den Antrag nicht gestellt hat. Also dann mit dem Kommentar, dass wir über die AG Technik hier eine Lösung zur Übernahme finden, sollten wir den dann ablehnen. Ja, um den jetzt auch zu erledigen. Nicht für abstimmen, der Form halber, und ich würde den dann ablehnen. Ja, dagegen dann. Ja, und der Rest? Ja, Tatjana. Ja, ja, natürlich dagegen. Gut, einstimmig abgelehnt, aber mit dem Hintergrund, dass wir also hier die Übernahme mit der AG Technik besprechen, ja, dass die Seite natürlich weiterläuft und zwar ohne Unterbrechung, keine Frage. Jetzt habe ich das nicht ganz mitgekriegt. Die wissen aber Bescheid in Aachen oder was? Du hast die soweit instruiert oder informiert vielmehr? Nicht, dass sie sich wundern, dass der Antrag einfach abgelehnt wird und die mal wieder sagen, der bescheuerte Bufo, was machen die da eigentlich? Der bescheuerte LAFO, was machen die da eigentlich? Deswegen sage ich das ja gerade. Also wenn denen das mitgeteilt wird, dann muss denen jetzt mitgeteilt werden, nicht nur Ablehnung, sondern halt, dass die Seite weiterlaufen soll auf der IT des Landesverbandes und da Rücksprache mit der AG Technik gehalten. Ich hatte bisher direkten Kontakt, ja gerade gesagt, nur mit Udo, nicht mit dem anderen Antragsteller. Ja, das ist ja schon mal was, weil... wie soll ich sagen? Also ich erwarte Unverständnis, sagen wir es mal so. Gerade unter Anmerkung des Vorstands, das so hinzuschreiben, worauf wir dann auch verweisen können, wenn wir den Leuten mitteilen, euer Antrag abgelehnt. Wenn das so okay ist, weil sonst müsstet ihr das noch ergänzen. Verweisen, dass Frank damit Uwe, hast du gesagt, gesprochen hat. Und dann geht das ja in Ordnung als kleinen Dreisatz. Ich werde dem Dirk auch noch eine Info. Aber damit sollte das dann auch eine Frage, die sich da stellt. Aber das ist auch wieder intern. Also das muss technisch umgezogen werden. Und ob da jemand ist, der das technisch umziehen kann, ist dann noch offen. Aber das sind technische Details, die klären. Okay, dann ist der durch. Kommen wir zu den nächsten neuen Finanzanträgen. Das ist dann die Zeile 148, der Antrag 348843. VKV Recklinghausen. Ich meine, das sind jetzt mehrere. Da geht es um Werbematerial für Veranstaltungen am 3. Oktober. Und ich müsste tatsächlich jetzt nochmal gucken, weil bei der Übersicht ist mir aufgefallen, dass es da, also ich glaube, mindestens zwei gibt, die mit Feuerzeugen zu tun haben, die ich nicht ganz verstehe, warum das zwei sind. Und insgesamt kommt mir das ziemlich teuer vor. Hat sich das schon mal jemand von euch angeguckt? Ja, aber das sind modulare Anträge. Wir können die ja nacheinander durchgehen. Oh, dann würde ich für diesen Punkt an dich übergeben, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen, möchte das jetzt nicht durch zu viel selber lesen hier aufhalten. Ja, genau. Das selber lesen ist eher schädlich. Ja gut, mache ich gerne, kein Problem. Dann machen wir weiter mit Finanzantrag 348843. Lustige Nummer, sehr gut. Gestellt vom VKV Recklinghausen, Antragsteller Yoshi Bär. Und da gibt es tatsächlich zwei LAFO-Unterstützer, nämlich Elda und Tatjana. Und dann erspare ich mir diesen Antrag weiter auszuführen und vorzulesen, sondern verweise auf die Kollegen, von denen ich ganz einfach mal erwarte, dass die jetzt in der Lage sind, den Antrag mal vorzustellen. Oder nee, der Yoshi Bär ist ja im Sprechraum. Bitte sehr. Ja, und Abend erstmal zusammen. Ja, vier Anträge. Warum zwei Feuerzeuge? Ganz einfach. Weil in meinem Piratenshop nur 200 zur Verfügung stehen. Also wir würden den leer kaufen, wenn der nicht schon leer ist. Also musste ich extern gucken. Teuer, ja, ist klar, weil wir müssen den Druck dafür noch bezahlen. Deswegen habe ich auch etwas größere Mengen genommen, damit wir auch viel davon noch für den 1. Mai haben. Weil manchmal der Druck teurer ist wie das Produkt selbst. Und ja, es sind große Summen, aber es gibt keine Alternative, die mir bis jetzt einer nennen konnte. Und ich habe keine Alternative, es woanders zu bestellen. Also muss ich leider diese nehmen. Moment, wir springen jetzt erstmal von dem Antrag 348843. Da geht es um Piratenshop-Feuerzeuge, so wenn ich recht bin. Ja, 200 Stück. Ist das die einzige verfügbare Menge bei meinem Piratenshop oder wie? Ja, genau. Das war das, was mir das Webinterface als maximal zu bestellende Menge vorgegeben hat. Und das war vor ja, da, wo ich den Antrag gestellt habe vor 2 Tagen. Ja, und deswegen habe ich die Menge genommen und hatte dann mich noch extern umgeschaut. Ja, könntest du mal mit den Leuten dort dich in Verbindung setzen, ob die Menge erhöhbar ist oder ob die mehr auf Lager haben oder so? Ja, kann ich gerne mal machen. Und dann würde ich auch ohne Probleme gerne da mehr bestellen, wobei ja sie noch ein relativ altes Logo haben und ja. Ja, also für die Leute, die es noch nicht wissen, erwähne ich es gerne nochmal. Also mein Piratenshop.de ist kein Shop, der von der Piratenpartei in irgendeiner Form gesponsert wird, bezahlt wird oder mit Mindestproduktmengen versorgt wird. Gleichwohl ist die Geschäftsleitung besteht aus Piraten, durchaus auch bekannten Piraten, nämlich dem ehemaligen 1V Michel Marsching. Und ich glaube, dass man da sehr wohl mal anrufen kann oder zumindest mal da auch im Büro dort, ob da mengenmäßig irgendwas gestaltbar ist. So würde ich das erstmal anfangen. Ja. Willst du dann den Antrag zurückstellen oder sollen wir trotzdem die 200 jetzt erstmal beschließen? Also da das jetzt langsam zeitkritisch wird, ne, und das auch mit dem Bestellen ja noch im Bezahlen alles sein muss, würde ich erstmal alle Anträge, wenn es geht, durchhaben wollen. Ja, und dann gucken, ob ich da vielleicht noch was regeln kann und notfalls das in irgendein Ticket nochmal schreibe. Alles klar, dann ist der Ohrenspiel mit einer Wortmeldung. Bitte sehr. Ja, ich kann ja schon schnell gucken. Der zweite Antrag Feuerzeuge, 400 Stück mit Druck, 1000 Stück für 400 Euro mit Druck, wäre doch dann eigentlich diesem Antrag hier 200 vorhandene für 200 Euro vorzuziehen. Würde die ungern beide positiv abstimmen. Gut, okay. Da das ja immer wieder drauf hinausläuft, verhackstücken wir jetzt halt beide oder diskutieren zumindest mal beide zusammen. Dann ist nämlich der zweite Antrag 348850, bezieht sich auf 1000 Elektronikfeuerzeuge mit einfarbigem Druck, eben nicht aus meinem Piratenshop, sondern aus der Adresse gifitz.de. So, der Link ist auch im Pad mit drinnen. Das heißt, du möchtest bestellen 1200 Feuerzeuge für insgesamt 200, wo habe ich es jetzt wieder? Ich glaube 600 oder so. Ne, 400, also 600 insgesamt. Nee, hatten die nicht eine Mindestabgabe von 1000 bei den Feuerzeugen? Ja, die Elektronikfeuerzeuge. Ja, genau. Die, weil das die Mindestmenge ist bei diesen Feuerzeugen und alles andere in Summe ein bisschen teurer wäre und man den Druck ja auch noch mit berücksichtigen muss, der ja gar nicht unerheblich ist von dem Preis, haben wir uns darauf geeinigt. Klar war die Summe ein bisschen hoch, aber wir haben gesagt, der 1. Mai kommt bei uns auch noch und ist jetzt nicht so, als würden die hier rumgammeln. Okay, nochmal zur Klarstellung. Sind die Summen jetzt beides mal Feuerzeug inklusive Druck oder würde der dann noch dazukommen? Nee, das ist alles inklusive Druck mit ein bisschen Reserve für Versandkosten, die ich jetzt so nicht alle validieren konnte, wie hoch die sind. Ja, Meinung da bitte sehr. Also ich würde da auch Orange Bay folgen. Es sieht so aus, als wäre das Angebot oder der Antrag aus 348850. So, das Bessere oder das Günstigere, wie auch immer. Ich kenne jetzt die Qualität der Ware nicht, keine Ahnung. Aber zudem kommt mir dann 1200 Feuerzeuge doch relativ viel vor. Ich weiß nicht, wie lange ihr damit auskommt und würde dann tatsächlich auch eher dafür plädieren, einen Antrag anzunehmen und den anderen dann entsprechend abzulehnen, möglicherweise. Gucken wir mal, der Basti mit einer BM. Obwohl ich glaube, dass Frank vor mir war. Nee, den hatten wir schon abgearbeitet. Ah ja, genau. Ich würde dafür plädieren, den 850er anzunehmen, auch wenn es schade ist, dass das nicht in unserem eigenen Shop ist, weil ganz klar 400 Euro für 1000 Feuerzeuge ist besser als 200 für 50. Ja, und weil es zeitkritisch ist und das, ich glaube nicht mehr, dass viel Platz ist, das mit unserem Piratenshop zu klären. Ich würde den 850er präferieren. Entschuldigung, wenn ich eine Sache kurz korrigieren darf. Das ist nicht unser Shop. Wir haben damit nichts zu tun, auch wenn das Ding mein Piratenshop heißt. Das ist nicht unser Piratenshop. Wir profitieren davon vielleicht in der Produktgestaltung oder in der Angebotsgestaltung, aber wir profitieren davon nicht finanziell in keiner Form, weder durch Gewinnausschüttung, Abgaben, noch durch Parteienfinanzierung, noch durch irgendwas anderes. Mein Piratenshop ist ein freier Anbieter auf dem Markt, wie eben alle anderen auch. Ah, ja, okay, jetzt habe ich was durcheinander gewürfelt. Okay, dann plädiere ich auf jeden Fall für 850. Gut, nochmal ganz deutlich, das ist nicht der P-Shop. Ja, P-Shop gibt es nicht mehr. So, dann ist der L da dran, bitte sehr. Ja, ich kann mal auch aus Seiten eines Recklinghäusers mal sagen, wir sind da jetzt, glaube ich, auch nicht traurig drum, wenn es jetzt nur der 850 wird, also der zweite Antrag mit den 1000. Also die 200, die werden vermutlich nicht ausreichen für den 3. Oktober, davon gehen wir schon einfach mal aus. Die 1000 würden aber auch ein bisschen dauern, also die würden aber schon ein bisschen halten. Also 200 Feuerzeuge könnten am 3. Oktober vielleicht noch reichen, gerade noch, wenn wir da ein bisschen sparsam damit umgehen, aber ich glaube eher weniger. Aber es müssen halt nicht 1200 sein, also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Zumindest ist das jetzt auch aus Seiten eines der Unterstützer. Das heißt, wir wären wahrscheinlich auch nicht traurig drum, wenn jetzt einer der Finanzanträge da abgelehnt werden würde. Kriegen die das überhaupt noch hin bis zum 3. Oktober? Da sehe ich noch meine Probleme. Es hängt davon ab, wie schnell bezahlt wird. Wir sind in Zahlungsbedingungen. Vorkasse oder was? Leider ja. Kein Problem, der Martin ist nächste Woche wieder im Büro. Wenn die Unterlagen alle zusammen sind oder die Beschlüsse und so weiter, alles was erforderlich ist, dann kann das auch dementsprechend zeitnah ausgeführt werden. Oder wie es juristisch heißt, unverzüglich. Also von den Lieferzeiten müsste das passen. Ich würde das, wenn das heute positiv ein Endeffekt entschieden wird, würde ich das morgen früh anleiern und dann direkt das Ticket dafür eröffnen. Wobei ja noch ein Ticket noch liegt, das noch bezahlt werden muss von mir, aber ist egal. Und ja, die 200 Feuerzeuge ziehe ich von mir aus auch zurück. Das war einfach nur, weil sie da sind und weil wir darüber diskutieren sollen. Gut, ist das jetzt der endgültige Entschluss, diesen Antrag zurückzuziehen von dir als Antragsteller? Wenn die anderen dann so entschieden wären, ich vermute positiv, dann ja. Nee, so geht das nicht. Also nach dem Motto, ich ziehe zurück, wenn das andere positiv beschieden wird. Nein, also so haben wir nicht gewettet. Nein, es ist so. Ich brauche die 200 nicht, wenn ich die 1000 habe, ganz einfach. Ja, danke für diese Zusatzinfo, aber nochmal. So jetzt werden Anträge hier nicht beschlossen. Entschuldigung. Bitte? Jetzt mach doch hin, es ist doch... Ja, nimm den weg und sag zu dem 1000er irgendwas und fertig. Okay, alles klar. Dann wird der Antrag offensichtlich Antrag 348843 zurückgezogen vom Antragsteller. Wunderbar. Dann können wir zum nächsten Antrag gehen. Das ist 348848. Da geht es um 600 Kugelschreiber vom gleichen Lieferanten, nämlich Giffels.de, für 270 Euro. Dazu irgendwelche Meinungen außer von mir? Also ich hätte dann grundsätzlich kein Problem. Ich finde diese Kugelschreiber ehrlich gesagt grottig. Ich finde die auch nicht besonders, also sie sind sehen weder attraktiv aus, noch sind die in der Nutzung besonders toll. Ich halte die für einen echten Wegwerfartikel. Vielleicht sollte man auch mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die A nicht halten, B scheiße schreiben und C, dass ich finde die nichts taugen. So, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, ansonsten würde ich mir wünschen, dass man sich auch damit mal auseinandersetzt und vielleicht auch mal dann bessere Produktqualität auswählt. Aber das nur so als Hinweis. Wenn ihr das nicht für notwendig erachtet, dann ist das eure Sache. Ich wollte das einfach dazu mal sagen. Und auch ein Spiel, bitte. Okay, also ich habe von dieser Form des Kugelschreibers ehrlich gesagt positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt von diesem Hersteller dieser Typ ist, aber ich habe die als positiv gesehen. Wäre schon schlechtere. Anyway, es ist die ganze Diskussion hier, finde ich jetzt gerade im Moment schwierig. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt die anderen beiden Anträge positiv abstimmen und uns ganz schnell logischerweise Gedanken machen, wo denn jetzt hier in Zukunft die Werbemittel herkommen, weil ich möchte nicht in Vorstandssitzungen jetzt über Qualität der Auswahl sprechen und weiß ich nicht, hier Produktempfehlungen abgeben oder abnehmen. Ich möchte, dass wir da irgendwie wieder eine einheitliche Lösung finden. Weitere Einlassung dazu? Ja, der Elfer, bitte. Von mir einmal kurz. Ist das jetzt ein Vorschlag vom Uwe jetzt mit reingekommen für diese Kugelschreiber. Das sind ja also Kugelschreiber, die er kennt. die auch üblicherweise auch überall zu bestellen waren, die es ja auch im Landtagswahlkampf ja auch in abgeänderter Form ja auch gab. Und ich denke mal, dass wir die Dinger dann auch bekannt sind. Ich glaube nicht, dass es jetzt auf den Kugelschreibertyp jetzt eingeschränkt ist. Das heißt, wenn wir da jetzt einen anderen Kugelschreibertyp bekommen können, der vielleicht sogar besser ist, vielleicht sogar günstiger ist oder vielleicht sogar eine Mark mehr kostet, sind wir, glaube ich, auch nicht böse drum. Aber es ist halt jetzt ein Vorschlag, der ist jetzt auch ein bisschen eng gefasst, weil wir haben jetzt da ein Budget von 270 Euro sind halt, glaube ich, gewesen. 270 Euro eingesetzt für Kugelschreiber und Versand. Ich würde auch sagen, also mit in dem Budget können wir dann auch haben, vielleicht werden es nicht 600, vielleicht werden es am Ende dann nur noch 500, aber wir haben dann Kugelschreiber. Jo, kein Problem. Ich wollte das auch nicht großartig vertiefen. Jetzt war nur eine Anmerkung für mich. Insoweit folge ich auch Orange Bay und dann ist der Reinhard noch im Raum. Bitte. Ja, also guten Abend. Also wenn die Kugelschreiber nichts taugen, sollte man sie nicht kaufen, weil Kugelschreiber, die nichts taugen, bringt auch nichts auf Dauer. Danke. Ja, danke. Und wenn es jetzt keine weiteren Einlassungen dazu gibt, noch eine Frage. Nee, war das jetzt noch eine Wortmeldung? Nee, da hatten wir gerade, wenn es dann keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann würden wir diesen Antrag abstimmen wollen. Ich gehe mal von oben nach unten. Der Basti, bitte. Helder. Dafür. Onspey. Dafür. Ich bin auch dafür und dann noch Tatjana. Dafür. Wie kann ich eigentlich das von oben nach unten machen mit der Dame zum So. Aufschrei. Genau. Dann haben wir jetzt, was kommt jetzt, wo ist er? Popcorn, 348850, das ist der Antrag mit den 1000 Feuerzeugen, den wir eben schon quasi ausdiskutiert haben. Dafür sind bereits Basti, Elder, Frank, Bernd und Tatjana. Kann mich nicht erinnern, dass das abgestimmt wurde. Aber rein der Form halber würde ich das gerne jetzt auch nochmal dann machen wollen und fange diesmal natürlich von unten an mit der Tatjana. Dafür. Ja, ich bin auch dafür, Orange Bay. Dafür. Der Elder. Dafür. Und der Basti. Dafür. Das wäre dann einstimmig. Vielen Dank. Und dann hätten wir 348889. Wieder der Finanzantrag KV Recklinghausen. Da geht es um eine Popcorn. Nee, da geht es nicht um eine Popcornmaschine. Da geht es um Popcorn. Also die Füllung der Popcornmaschine mit Premium-Popcorn und Popcorn-Tüten und Popcornöl. Beantragt werden wird ein Budget von 250 Euro. Besteht da Diskussionsbedarf? Das habe ich jetzt hier beim Rewe oder beim Real um die Ecke für 4 Euro billiger gesehen. Was bitte von den drei Sachen? Ich bin dafür. Danke für die Wortmeldung. Weiterer Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir auch den, glaube ich, relativ zügig abstimmen. Das Popcorn läuft ja, glaube ich, bei euch immer ganz gut. Dann hätten wir wieder von unten nach oben die Tatjana. Ja, dafür. Ich bin auch dafür, der Orange Bay. Hat schon gesagt, dafür. Elder. Voll dafür. Und der Basti. Auch dafür. Gut, das wäre dann auch einstimmig beschlossen dafür. Vielen Dank soweit. Das war dann, so wie ich das sehe und überblicke, glaube ich, der letzte Antrag in der Reihe. Ja, das ist so. Dann danke ich für die Geduld und gebe zurück an den Orange Bay. Danke sehr. Ja, danke Bernd, dafür, dass du übernommen hast. Wunderbar. Und dann kommen wir jetzt zum sonstigen wichtigen Punkten, nämlich Kleinigkeit. Eigentlich ist gerade was hin und her gesprungen. Die Zeile 328, da ist irgendwas mit der Kommunalwahl im nächsten Jahr. Wir haben einen Termin. Kannst du nochmal die Zeilennummer wiederholen? Ja, irgendwas ist, glaube ich, reinkopiert worden oben. 328. Ah, da. Genau, und zwar ist das morgen in 365 Tagen, das heißt also in 366 Tagen von jetzt an, wissen wir um die Zeit schon ansatzweise die Ergebnisse. Ich finde, das ist doch mal eine Perspektive. Das war natürlich alles zu erwarten, auch der September. Und dass ihr für die Anmerkung gesagt, für die Abbildung, aber das ist alles super gut von dir gelöst worden, glaube ich. Okay, also Kommunalwahl, nicht ablenken lassen. Da haben wir jetzt die konkrete Zeitvorgabe. Also können wir uns jetzt wirklich an die Arbeit machen, die wir ja schon auch begonnen haben. Und er hat eben schon gesagt, er sucht nach jetzt nach Infos von 2014 im Wiki. Wir sollten uns anstrengen, jetzt die Seiten gut aufzubereiten im Wiki für die kommende Wahl. Und ich würde mir wünschen, wenn wir möglichst schnell eine kleine Gruppe, klein und schlagkräftig, kann aber natürlich auch größer sein, von Menschen zusammenkriegen, die sich halt organisatorisch kümmern, die Informationen zusammenzutragen, die Leute hier in den Kommunen brauchen, um aktiv zu werden. Wir werden immer wieder die gleichen Fragen haben und sollten irgendwo eine Gruppe haben, die ansprechbar ist, um Fragen zu beantworten. Was haltet ihr? So eine Art Kommunalwahl. Wortmeldung? Ja, bitte. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Joschi, bist du im Sprechenraum eingeschlafen oder ist das eine Wortmeldung von dir? Entschuldigung, eingeschlafen. Okay. Bin ich, glaube ich, dran. Genau. Willst du das dann so als Mammelsprechstunde machen oder so mit schriftlichem Anschreiben? Wie stellst du dir das vor, diese Fragen beantworten? Stell mir erstmal vor, dass wir eine Gruppe haben, die dann ansprechbar ist. In der Regel, denke ich mal, per E-Mail, gegebenenfalls anderer Kanal. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Muss, um die Kommunalwahl zu koordinieren. In welcher Form wir das dann machen, ist natürlich diskussionswürdig. Aber ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Ansatz. Ja, bitte. Ja, finde ich gut. Also grundsätzlich gute Idee, wobei mir nicht klar ist, wie groß die Gruppe, also im Prinzip so das Ganze, die ganze Ausführung nachher, wie groß ist die Gruppe, wer soll da idealerweise mit drin sein, was soll die eigentlich tun und wie und wo treffen die sich etc.? Das können die dann regeln. Ich möchte auch nicht jetzt über die Größe entscheiden, es geht eigentlich nur um Leute, die auch tun. Sprich, es geht um den Kanal ansprechbar zu sein und wenn man eine Mailadresse einrichtet, jetzt noch keine ausgedacht, aber die werden wir finden, dass sich dann an der Stelle, wenn da hingeschrieben wird, dass da auch eine Antwort kommt. Und dass eine Wiki-Seite im Idealfall so klassisch gepflegt wird mit Informationen, die sich dann jeder abguckt. Die Frage wird letztlich sein, wer meldet sich dafür freiwillig oder wen suchen wir freiwillig dafür aus? Also freiwillig würde ich jetzt sagen, es ist mein Arbeitsbereich. Also dann muss ich das auch tun. Ich würde nur darum bitten, die Gestaltung dann doch erst für, ich sag mal so, in anderthalb Wochen dann, dass ich die da aktiv beginnen kann, aber dann kann es auch beginnen. Ja, mir geht es jetzt aber nicht darum, das auf deinen Schultern abzuladen. Also koordinierend ja, aber das wird tatsächlich auch zur Mitarbeit aufrufen, sowieso, tun wir immer, wollen möglicherweise den oder die ein oder anderen ansprechen. Also ich hätte da sowieso auch gerne dann auch in Zukunft dann noch, ich sag mal so aus jedem, ich nenne es einfach mal Regierungsbezirk, dann einfach mal eine Ansprechperson, die dann halt auch als Mittelsmann zu den direkten Kommunen dann auch gehen kann, damit ich dann, ich sag mal da über mehrere Schritte das da auch tun kann. Das war sowieso auch die Planung gewesen, auch in Zukunft für das Team PolGF NRW in Zukunft. Da wäre das sowieso die Arbeit gewesen. Basti, so. Dass man eventuell den neu zu wählenden Regionalbeirat auch dazu einbinden könnte, wenn er denn zustande kommt, weil Helder ja gesagt hat, dass aus den verschiedenen Regierungsbezirken Ansprechpartner notwendig wären. Ja, ob das jetzt klar, das können auch die Menschen sein, die dafür gewählt werden. Also sicherlich werden wir das auch natürlich auf dem LPT ansprechen und idealerweise im Vorfeld schon mal ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass auf dem LPT, weil da sieht man sich face to face, möglichst Leute schon sich einfach treffen können und Dinge berichten. Also koordinieren zum Beispiel wäre, wir haben jetzt Janis macht beim Sieg in Kerpen ein Workshop jetzt am 15. September, das ist schon mal eine gute Initiative, zum Thema kommunales Wahlrecht, Ratsarbeit und so weiter. Da kommen Infos raus, die sollten irgendwie dokumentiert werden für alle in Nordrhein-Westfalen. So, das heißt, da ist auf jeden Fall, gibt es da ein paar Menschen, die sich engagieren und das sollten wir halt gucken, dass wir die auch in anderen Landesteilen finden und die Informationen zu tragen. Gut, das heißt, weiteres Vorgehen. Gibt es jetzt hier aus dem Zuhörerbereich vielleicht jemanden, der jetzt da schon einspringen möchte und sich auf eine Liste setzen lassen möchte, wenn dann es um Organisationsstrukturen geht, sprich der angesprochen werden will, wenn wir den nächsten Schritt machen. Das sehe ich gerade nicht, aber dann bleibt das ein Stück weit an dir hängen, aber ich werde es aber auch auf jeden Fall mit begleiten und ich würde auf jeden Fall empfehlen, über die AK-Kommunalpolitik-Liste zu schreiben und da auch nochmal aufzurufen. Das machen wir zusammen, glaube ich. Ja, gern. Also Hilfe ist immer gern gesehen. Also ich habe mich da schon da drin gesehen jetzt gerade. Also ich versuche da jetzt auch so ein Team 2020 quasi mal so zusammenzustellen. Wir hatten ja in der letzten Sitzung schon aufgerufen, wo es jetzt darum ging, die Übersicht zu machen, in welchen Kreisen Piraten die ganzen 6 Jahre jetzt aktiv waren, also wurde 5 Jahre bisher, sprich, wo Unterschriften gesammelt werden müssen und wo nicht. Da waren ja auch, da war auch der Landesverband aufgerufen, sich zu melden, wenn da jemand Lust hat, das mitzumachen, hat sich ja auch keiner gemeldet, also glaube ich, ja, wird das erstmal. Okay, freut sich denn jeder, dass wir jetzt einen Termin haben, den 13. September? Ja, geht so. Okay, weiter in der Tagesordnung. Gut, jetzt haben wir hier den, ja, siehst du mal, hier haben wir noch einen Termin. Basti, was möchtest du? Ich glaube, das ist auf meinen Mist gewachsen, dass das da unten reingekommen ist. Ich habe das in der Tat für Termine vorgesehen und saß eben vor der Sitzung. Ich weiß gar nicht, ob es hier hingehört, bin ich ganz ehrlich. Also es geht um eine Antifa-Demonstration in Essen gegen die Steeler Jungs. Ich habe das Ticket gesehen und habe es dann in Sitzungskommission geschoben. Ja, ich lasse es einfach mal dahingestellt sein, ob wir darüber reden wollen oder nicht. Also ich würde das jetzt an die Essener weiterleiten. Das ist gut. Du kannst natürlich auch gerne dahin gehen. Gibt es sonstigen Kommentar dazu? Nee, okay, also weiterleiten an Essen und das war's. Gut, jetzt haben wir hier die Doppelung. Ja, okay, verstehe ich. Ich habe das Thema Kommunalwahl als Dauertagesordnungspunkt festgelegt und ich habe tatsächlich jetzt noch ein extra Ticket gemacht, um hier auf den Termin hinzuweisen. Das hätte man natürlich, oder wir haben es jetzt ja zusammen behandelt. Danke. Und Zeile, ich weiß nicht, 2 Punkte drüber behandelt. Dann kommen wir jetzt zur Zeile 380, Bericht zum Treffen der Bündnisse gegen die Polizeigesetzverschärfung. Da war ich jetzt am vergangenen Samstag. Das hat in Berlin stattgefunden und ja, war erfreulich gut besucht. 25 Menschen waren ungefähr da, viele aus Berlin, zwar aber auch Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Bremen, NRW. Und es war ein Treffen überparteilich, also nicht, wenn nicht, nicht parteilich, also Partei spielte keine Rolle. Parteivertreter waren jetzt aber da von Jusos und Linken und ich als Pirat. Aber wie gesagt, spielte keine Rolle, sondern es ging, waren die Bündnisse, die sich gegen Polizeigesetz engagiert haben. Niedersachsen war auch noch. Ja, was ist rausgekommen? Obwohl in den meisten Bundesländern ja die Gesetze tatsächlich schon geändert sind, war eine sehr große Motivation da, weiter an dem Thema dran zu bleiben und weiter zu mobilisieren, um halt Diskussionen zu der, würde man sagen, veränderten Wahrnehmung der Polizei in der Öffentlichkeit zu diskutieren, zu diese Sicherheitshysterie zu diskutieren in der Öffentlichkeit. Das war also bei allen eigentlich zu spüren, dass sie das weitermachen wollen, was ich sehr positiv finde. Und es wurde halt darüber gesprochen, was erreicht wurde. Man hat sich ausgetauscht, was in Bayern passiert ist in Nordrhein-Westfalen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen die zweitgrößten Proteste eigentlich hatten, die auch durchaus was bewirkt haben. Natürlich leider nicht das Gesetz verhindert, ja, aber sie haben Aufmerksamkeit gebracht. Und es wurde jetzt noch konkret gemacht, eigentlich konkret hingewiesen, dass wir in Hamburg den nächsten Hotspot bekommen werden, weil da ist tatsächlich noch eine Gesetzesänderung geplant. Das wäre auch für Piraten sehr gut, sich da nochmal drum zu kümmern. Ich werde selber mal gucken, wen wir da in Hamburg kontaktieren können, weil erstmal haben wir nächstes Jahr Bürgerschaftswahl im Mai, glaube ich, oder früher. Und es ist eine rot-grüne Koalition, die da gerade regiert und halt jetzt eine Polizeigesetzverschärfung vorhat. Und die hat es auch teilweise in sich. Da müssten wir, wie gesagt, ein paar Hamburger Piraten suchen, die sich da reinhängen, eine offizielle Gruppe. Gegen Polizeigesetz gibt es da im Moment. So, am Nachmittag beim Treffen sollte so ein bisschen Input von einem Polizeirechtler, Clemens Arzt, der auch schon mal Sachverständiger hier für uns im Landtag war, kommen. Das ist aber leider ausgefallen. Dann wurde halt noch so allgemein über das Thema Sicherheit gesprochen. Digital Courage war auch da. Wir haben eine neue Initiative, wo sie Hashtag aus Sicherheitsgründen häufiger verwenden wollen, um halt fast Perversion dieses Begriffes deutlicher zu machen. Die hysterische Verwendung des Wortes halt ja, klarer zu machen. Haben ihre Aktion also vorgestellt, das kann man auch bei denen auf der Webseite sehen, aus Sicherheitsgründen heißt es. Und was war noch? Also ein wichtiger Punkt, man hat also sich gesagt, dass man weiter in den einzelnen Bundesländern aktiv bleiben will, aber sich weiter auch vernetzt austauschen will, was in den einzelnen Bundesländern passiert. Also es geht jetzt nicht darum, eine Gruppe auf Bundesebene zu gründen, sondern man bleibt in den Bundesländern aktiv und tauscht sich von Zeit zu Zeit auf, was so hier in NRW gibt es die Gruppe gegen das Polizeigesetz auch nach wie vor. Die macht im Moment Telefonkonferenzen, da sind wir auch dran beteiligt als Piraten. Und es kann sein, dass es in diesem Jahr nochmal ein Präsenztreffen gibt, aber hauptsächlich findet das über Telefonkonferenzen statt, dass man sich austauscht. Konkret, was hier in Nordrhein-Westfalen gerade läuft, dass eine Verfassungsbeschwerde vorgesehen ist durch Digitalcourage und dass die Grünen prüfen, ja, ob sie auch eine machen, allerdings prüfen, das haben wir schon gesagt, im letzten Jahr bei der Verabschiedung. Und ich gehe mal davon aus, dass die Prüfung letztendlich zum Ergebnis kommen wird, jetzt keinen Sinn mehr machen, keine eigene Verfassungsbeschwerde, weil jetzt Digitalcourage eine macht. Also ist das ein bisschen, bisschen Politik gewesen, diese Aussage. Anyway, sie sind halt am ehesten gegen die, so wie wir halt auch, und im Moment dann halt der Arm im Parlament, um dagegen was zu tun. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das wir bemühen werden, auch reinzukommen, um weiter daran zu arbeiten. Okay, soweit kurzer Überblick. Gibt es Fragen zu der Geschichte? Keine Fragen? Okay. Gut, lassen wir das so. Und dann sind wir, wenn ich das hier so richtig sehe, schon am Ende. Aber ich wollte noch was zur AGLA sagen, die sich erfreulicherweise, also die dabei ist, wieder zu leben. Klein, aber oho. Und der Reinhard ist dabei, und die Boris ist dabei aus Mönchengladbach. Und wir werden uns das nächste Mal am Montag treffen, und zwar nach der Bundespressekonferenz. Und wenn da jemand dazukommen möchte, mal gerne. Wir sind noch bei technischen Details. Reinhard hat es am Anfang schon gesagt, probieren jetzt auch mal Plattenrost aus, dass wir also sehr nah dann bei der Bundespresse sind und möglicherweise einige Aufgaben damit übernommen werden können, also Thema Lektorat oder sowas. Dann müssen wir mal gucken, wie unsere Gruppe da technisch so reinpasst. Das ist da alles ein bisschen neu. Aber ich denke auch, das ist eine Lernkurve und das kriegen wir dann schon hin. Nach wie vor ist das eine offene Gruppe. Das heißt, wer da mitmachen möchte, kann gerne vorbeikommen, können wir reden. Und wie gesagt, das nächste Mal Montag 21. So, dann kann ich nur noch appellieren, wir haben den Landesparteitag, auch ein festes Datum. Und die Einladung ist rausgegangen. Ich hoffe, jeder, der hier anwesend hat, die auch schon bekommen. Ich muss sagen, das ist die erste Einladung, die ich rausgeschickt habe als Landesvorstand. Und das heißt, es ist das erste Mal, dass ich im Ticker sehe, die Reaktionen auf so eine Einladung. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon gewesen ist, dass dann halt direkt Beschwerden kommen. Ach, das ist jetzt aber viel zu spät, die Einladung. Wäre die doch früher gekommen, hätte ich mich noch darauf einrichten können. Finde ich bemerkenswerte Reaktionen, aber gut, muss wohl so sein. Weil das ist ja schließlich schon ein paar Wochen her, dass wir das beschlossen haben. Hätte man auch sehen können. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber das ist doch eine der frühesten Einladungen zu einem Landesparteitag, die jemals verschickt worden sind, oder? Korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Hallo? Ja, Lisa, das ist mir schon klar. Hallo, Restvorstand. Seid ihr noch da? Du hast recht, die Frist wurde voll eingehalten. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, kurz vor Frist. Ganz knapp. Also ja, deine These stimmt. Aber ja, es haben immer Leute gemeckert. Ich habe zwar erst zwei Einladungen, glaube ich, mitgemacht, aber ja. Okay, ja, wie gesagt, das ist auch, denke ich mal, normal, aber trotzdem hat es mich überrascht. Auch der Tonfall hat mich überrascht, aber gut. So ist das Leben, das halten wir schon aus. Hat denn sonst noch jemand Redebedarf? Gibt es noch etwas hier zu besprechen, zu fragen, zu sagen? Das scheint nicht der Fall. Doch, da kommt Baku. Fällt mir gerade ein, der Krähennest-Blog, wo wir immer die Aufzeichnung eurer Sitzung veröffentlichen, ist kaputt. Ich habe die AG-Technik angeschrieben und habe eine automatische Antwort bekommen, aber mehr halt auch noch nicht. Das ging ja schon beim letzten Mal nicht und ich dachte, es sei was Vorübergehendes, aber man kommt überhaupt nicht mehr drauf. Die Webseite weist technische Probleme auf, sagt. Oh, okay. Das habe ich mitbekommen. Das müssen wir auch mal gucken. Dann darfst du die erstmal zwischenspeichern bei dir, die Aufzeichnung, Marco. Gut, haben wir da noch was, um uns drum zu kümmern? Das gehen wir da auch schon irgendwie hin. Dann bleibt mir jetzt am Schluss nur nochmal der Hinweis, dass ihr Veranstaltungen, Infostände eintragt an die entsprechenden Stellen Wiki. Vor allen Dingen auch die am 3. Oktober, ne, Recklinghausen. Und was ihr da vorhabt, tragt das bitte ein. Museumstechnische Gründe. Und dann bleibt mir Frieden, euch weiter einzuladen für die nächste Sitzung, die dann am 26.09. stattfinden, wieder um 20.30 Uhr hier an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Toll, dass ihr da war. Protokoll gemacht. Danke, Marco, für die Vorbereitung. Und an die Zuhörer, dass sie da waren. Und ich hoffe, das war eine spannende Vorstellung, die wir haben. Und bedanke mich für den Rest. Vorstand, dass ihr da wart. Sprechen wir gleich noch mal ein paar Dinge aus Datenschutzgründen nicht. Wir haben noch einen Mitgliedsantrag offen in den Umlaufen. Entschuldigung, bitte? Ihr habt noch einen Mitgliedsantrag offen in den Umläufen. Das könnt ihr dann gleich auch noch mit behandeln. Gut, das werden wir tun. Danke. Dankeschön.